Möchtet ihr nur ein klein wenig Narrheit von mir aushalten, ja, haltet mich nur aus. Mein Eifer für euch ist göttlicher Eifer, ich habe euch hergerichtet, euch als reine Jungfrau einem Manne zuzuführen, dem Christus. Ich fürchte nur, es möchten, wie die Schlange Eva mit ihrer Arglist berückt hat, so auch eure Gedanken verdorben werden von der Lauterkeit ab, der gegen Christus. Wenn denn der, der da kommt, einen anderen Jesus verkündet, als den wir verkündet haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, als den ihr empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, als das ihr angenommen habt, dann haltet nur recht aus. Denke ich doch in nicht zurückzustehen hinter den Extraaposteln. Bin ich auch ein Laie, was das Reden betrifft, so bin ich es doch nicht in der Erkenntnis, habe sie vielmehr stets in allen Stücken für euch bewiesen. Oder habe ich einen Fehler gemacht, indem ich mich selbst erniedrigte, um euch zu erhöhen, dass ich das Evangelium Gottes euch umsonst verkündete? Ja, ich habe andere Gemeinden gebrandschatzt und mir den Sold von ihnen geben lassen, um euch zu dienen, und wenn ich bei euch war und Mangel litt, habe ich doch niemand belästigt. Meinen Mangel haben die Brüder, die von Makedonien kamen, gedeckt, so habe ich mich gegen euch durchaus unbeschwerlich gehalten und werde mich halten. So gewiss Christus Wahrheit in mir ist, soll mir dieses Rühmen nicht abgeschnitten werden in den Gegenden Achaias. Warum? Weil ich euch nicht liebe? Das weiß Gott. Aber was ich tue, werde ich tun, um denjenigen, die sie gerne hätten, die Gelegenheit abzuschneiden, dass sie sich bei ihrer Art zu rühmen auch auf unser Beispiel berufen könnten. Solche Leute sind Lügenapostel, trügerische Arbeiter, die die Maske annehmen von Aposteln Christus. Und das ist kein Wunder. Denn der Satan selbst nimmt die Maske eines Engels des Lichtes an. Da ist es nichts Außerordentliches, wenn auch seine Diener die Maske annehmen als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird sein wie ihre Werke. Noch einmal sage ich, niemand möge mich für einen Narren halten, wo doch, so nehmet mich auch als Narren an, damit auch ich mich ein weniges rühmen darf. Was ich da sage, das sage ich nicht nach dem Herrn, sondern eben als in der Narrheit, von diesem Standpunkt des Rühmens aus. Wenn so viele sich nach dem Fleische rühmen, so will ich mich auch einmal rühmen. Ihr in eurer Klugheit tragt ja die Narren gerne. Ihr ertragt es ja, wenn man euch knechtet, aussaugt, zugreift, wenn man sich überhebt, wenn man euch ins Gesicht schlägt. Ich sage es zu meiner Schande, da waren wir freilich zu schwach. Worauf aber einer pocht, sage ich nun in der Narrheit, da kann ich es auch. Sie sind Hebräer? Ich auch. Sie sind Israeliten? Ich auch. Sie sind Abrahams Samen? Ich auch. Sie sind Christus Diener? So sage ich im Wahnwitz, ich noch mehr, mit zahlreicheren Beschwerden, zahlreicheren Gefangenschaften, mit Schlägen darüber hinaus, mit vielmaligen Todesnöten. Von Juden habe ich 5-mal die 40 weniger 1 empfangen, 3-mal habe ich Rotenstreiche erhalten, 1-mal ward ich gesteinigt, 3-mal erlitt ich Schiffbruch, 24 Stunden war ich der Wellenspiel. Mit vielfachen Wanderungen, mit Gefahren von Flüssen, von Räubern, von meinen Leuten und von Heiden, Gefahren in der Stadt, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf der See, Gefahren unter falschen Brüdern, mit Mühen und Beschwerden, mit Nachtwachen vielmal, mit Hunger und Durst, mit Fasten vielmal. Mit Kälte und Blöße. Neben allem, was sonst kommt, liegt auf mir der tägliche Überlauf, die Sorge für alle Gemeinden. Wo ist einer schwach, und ich wäre es nicht? Wo hat einer Ärgernis, und es brennt mich nicht? Wenn es denn einmal gerühmt sein muss, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Der Gott und Vater des Herrn Jesus, er der da sei gepriesen in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus hat der Ätnarch des Königs Aretas die Stadt der Damaskener absperren lassen, um mich zu fangen. Und durch eine kleine Pforte haben sie mich im Korbe herabgelassen. Über die Mauer, so entkam ich ihm aus der Hand.